Gut, wenn mir recht, dann kann ich nämlich runter, BPT. Okay, dann ich habe es letzte Woche gemacht, ich mache es dann einfach nochmal. Dann begrüße ich euch zur Folgerunde vom 14.03. Ich bitte euch, euch als Anwesende einzutragen, wer als Teilnehmer eingetragen werden möchte, auch. Dann Aufzeichnung, sehe ich schon zwei, die das machen. Super. Gibt es irgendwas Organisatorisches? Nein, dann gehen wir Top 1, laufende Projekte. Da hat der Michael kurz was reingeschrieben. Ja, ich bin mit Christine Zander von der AG Piratenzeitung in Kontakt. Die AG macht jetzt gerade den Logfile fertig für die Themenwoche Videoüberwachung. Flyer muss ich mit ihr nochmal absprechen. Also es geht da weiter, aber es ist jetzt noch zu früh, einen Termin für die Themenwoche festzulegen. Ich möchte abwarten, bis die Materialien wirklich fertig sind und dann müssen wir gucken, ob das über den P-Shop gedruckt wird oder über den e.V. Das klären wir dann nochmal. Okay, danke Michael. Einer noch dazu Fragen? Scheint nicht so. Dann Wahlkampf NRW. Der Masch hat abgesagt heute. Was heißt abgesagt? Er hat sich entschuldigt. Sonst einer aus NRW da, der was sagen möchte? Same für Schleswig-Holstein. Dort einer hier. Saarland. Gut, junge Piraten hatten wir ja gesagt, die melden sich, wenn sie was haben. Dann Bundestagswahlkampf, das bin ich selber. Die Kandidatenliste für die Presse und auch für die Arbeit zum Bundestag, die läuft. Für den Bundesparteitag haben wir für den noch keinen Raum. Deshalb gibt es auch noch keine Termine für Kandidaten und für Orga, weil wir wollten eigentlich auch ein kurzes Orga-Treffen am Bundesparteitag machen. Design, ein großes Problem, läuft weniger. Da muss ich was tun. Deshalb hier ganz kurz mal ein Hinweis. Wenn es in einem LV schon Plakate, Flyer etc. zur Bundestagswahl gibt, es können auch Kandidatenflyer sein oder irgendwas, dann bitte ich, dass das an wahlkampf-piratenpartei.de geschickt wird. Dann können wir die sammeln und dann können auch andere darauf zugreifen. Super ist natürlich, wenn man nicht nur ein PDF kriegt, sondern wenn man zum Flyer auch was kriegt, was man zum Beispiel in anderen LVs nachbearbeiten kann. Wäre also super. Dann geht's gleich. Hat einer Fragen? Nur eine Anmerkung. Für den BPT, die Raumorganisation, kläre ich gleich mal ab. Ich gehe gleich runter in die Orga-Sitzung und dann gucken wir mal. Kriegen wir schon hin? Ja, es sind schon mehrere dran an diesem Raum, also. Alles klar, dann ziehe ich zurück. Sonst noch Fragen? Ja, zum Kandidatentreffen in Chemnitz ist der Termin jetzt fest. Es ist ja das letzte Aprilwochenende geplant, das vorletzte, glaube ich, 22., 23. Ja, der ist so geblieben, ist fest. Ist auch jetzt klar, dass ein Raum in der Jugendherberge angemietet worden ist, wo wir mit circa 40 Leuten gut arbeiten können. Das heißt, ich kann mich um das Zugticket und Übernachtung kümmern. Jawohl, es gibt da auch ein Pad zu. Ich poste das gleich noch hier rein, Michael, ja? Ja, Oder danke. jemand anders, der es gerade zur Verfügung hat. Da kommt aber noch eine Info über die Mailingliste. Auf jeden Fall. Da kommt auch noch ein bisschen Tagesordnung und sowas. Aber wir wollten erst den Bundesparteitag abwarten. Da war noch eine Wortmeldung, wenn ich richtig gesehen habe. Jo. Und zwar, ihr habt gerade gefragt wegen Plakate oder sowas. Es ist ja so, dass wir in Nordrhein-Westfalen diese Kampagne smartgerecht fahren. Und es kam von einem Kreisverband der Gedanke oder die Bitte eigentlich mal hoch, ob diese Kampagne nicht auch im Bund übernommen werden könnte. Hätte einige Vorteile in der Form, dass die Kampagne smartgerecht von der Ausarbeitung über die PIKO recht detailliert ausgearbeitet ist. Und das andere ist natürlich, dass man Plakate wiederverwenden könnte. Das war's von mir. Okay, Andreas, danke. Ja, ich weiß, dass da schon mal drüber nachgedacht worden ist. Wir werden das auch mal weitergeben und einfach mal mit den Kandidaten in der Orga diskutieren. Thomas? Ja, ein kleiner Eintrag aus der Bundespresse gestern, und zwar einfach mal die Zusammenfassung. Es herrscht anscheinend große Unsicherheit hinsichtlich bestimmter Kleinigkeiten, die ja wichtig sind für den Bundeswahlkampf. Das geht darum, wie wirklich jetzt zukünftig Plakatdesign geplant ist, was da laufen soll. Das geht hier bis hin zu Visitenkarten, Flyern, you name it. Da herrscht eine große Unsicherheit. Da sollten wir vielleicht kurzfristig gucken, dass wir da mal auch nicht nur bei den Kandidaten, sondern auch bei den Koordinatoren in den Ländern mal nötigst schnell Infos reinstellen, damit wir hier koordiniert arbeiten können. Ja, aber genau da hängt es zum Beispiel auch am Design und solche Sachen, dass man sich noch nicht auf was geeinigt hat, was dann auch bleibt. Auch da wollten wir den Bundesparteitag abwarten, ob sich da kampagnenmäßig was tut. Ansonsten, was wir nicht haben wollen, ist so ein Wildwuchs, wo jeder was Eigenes macht. Aber gerade dann wird das kommen. Du hast recht. Ich denke, das wird direkt nach dem Bundesparteitag passieren müssen. Deshalb da die Bitte, da bitte kurzfristig mal eine kurze Info über verschiedenste Kanäle schicken, damit also da zumindest ein bisschen Ruhe einkehrt und wir trotzdem noch versuchen können, gleich zeitig parallel einen Terminplan aufzubauen. Okay. Danke. Habe ich das jetzt eben richtig verstanden, dass dann nur eine Linie tatsächlich gefahren werden soll? Die Landesverbände oder auch Kreisverbände keine Möglichkeit mehr haben, auf Sachen zurückzugreifen, die noch in ihrem Bestand sind? Nein. Wenn was Neues gemacht wird, sollte das, wenn möglich, eine Linie haben. Dass alte Sachen noch weiter benutzt werden, ist ganz klar. Das steht ja natürlich jedem frei. Es steht auch jedem frei, eigene Plakate noch aufzuhängen, wenn noch alte da sind. Ich denke nicht, dass das großen Ärger gibt, aber wenn wir uns für eine Linie entscheiden, was ja noch gar nicht ganz klar ist, kampagnenmäßig, dann werden auf jeden Fall alle neuen Sachen oder dann sollten alle neuen Sachen nach dieser Linie gemacht werden. Okay, danke. Ich habe nämlich noch so 250, die sind keine 3 Monate alt. Ich denke, stehst du nicht alleine da, Thomas. Gut, noch weitere Fragen? Dann gehen wir die Vollgeff-Berichte durch. Christos hat sich entschuldigt, den Alexander sehe ich auch nirgendwo. Bavü, der Michi hat sich auch entschuldigt. Astrid ebenfalls. Ja, Astrid hat sich zwar entschuldigt, aber ich bin vertretungsweise für sie da. Oh, bei Martin, Astrid hätte ich dich beinahe übersehen. Kein Problem, du merkst, ich kann mich genug vordrängeln. Ja, bei Astrid ist es gesundheitsbedingt wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Wir wissen selbst noch nichts Genaueres. Von daher versuche ich irgendwie jetzt hier im Bereich Polgap so ein bisschen den Fallback zu spielen. Viel zu berichten habe ich nicht. Ich wollte nur einfach eben mitteilen, dass Bayern jetzt schon auch weiter versucht, vertreten zu sein. Das war's. Danke, Martin, dass du das übernimmst. Und wenn einer Astrid sieht, gute Besserung. Sie hatte sich auch schon bis nach dem BPT eigentlich entschuldigt. Gut, Berlin. FJ hat sich auch entschuldigt. Der ich ist, hätte eine Frage nach Bayern. Sorry, dass ich nicht gefragt habe. Und zwar politischer Aschermittwoch. Gab es in den Medien eine Reaktion? Sehr bedingt. Im Vorfeld war ja gar nichts lokal. Also in Straubing selbst gab es Reaktionen, ansonsten leider eher mau. Weitere Fragen an Martin, also an Bayer? Dann Berlin. FJ hat sich entschuldigt, der ist noch in den USA. Brandenburg sehe ich aber. Den Thomas sehe ich. Thomas, du bist dran. Also Thomas Lang, weil ja mehrere da sind. Okay, er meldet sich nicht, obwohl ich ihn hier im Pad sehe und auch in Mumble ganz kurz vorlesen. Bundestagswahlkandidatenschulung vergangenes Wochenende. Erstellung Handbuch Bundestagswahl. Unterschriften, also Unterstützerunterschriften schleppend, derzeit 115, davon 29 beglaubigt. LAFO und AG Wahlkampfsitzung am 15.03.2017. Wenn Thomas da ist, kann er sich melden, ansonsten können dazu wenig Fragen geantwortet werden. Dann gehen wir zu Bremen. Tun auch Dinge, der Alex ist nicht da. Hamburg, ist einer aus Hamburg da? Michael hat für Hessen geschrieben, nichts Neues. Möchtest du trotzdem was sagen? Ja, also ganz normal, Bundestagsvorbereitung etc. Also es läuft. Dann ist einer aus Mecklenburg hier? Reingeschrieben wurde was. Wichtig ist die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Dann hat einer eine Frage gestellt, die ich aber nicht beantworten kann. Gut. Dann gehen wir weiter zu Niedersachsen. Ja, guten Abend, ihr Lieben. Ich lese mehr oder weniger heute nur vor, der Blog kommt von Thomas Ganskopf, nur zur Information. Also, wir haben mittlerweile 7 Direktkandidaten aufgestellt, mindestens 3 weitere sind in Planung im Moment. Und damit hätten wir dann fast ein Drittel der Wahlkreise. Wir haben jetzt eine Bundestagsseite im Wiki. Links steht da, danke an GKFF, über die Formulare zur weiterhin schleppend laufenden Unterstützerunterschriftensammlung zu finden sind. Die Hoffnung bleibt, dass bei Sammlung der Direktkandidaten Unterstützerunterschriften auch gleich die Landeslisten Unterstützerunterschriften gesammelt werden können, so dass wir die 2000 doch irgendwo erreichen können. Ansonsten Tagesgeschäft, nichts weiter Großes hier im Moment im Gange. Ich danke euch. Fragen? Gut, wenn keine Fragen sind an Adam, dann Nordrhein-Westfalen, same wie oben. Manfred ist noch in einer Sitzung. Dann Rheinland-Pfalz, Unterstützerunterschriften ähnlich oben, eher schleppend, bisher ca. 300. Wir planen einen Landesparteitag, dann für uns immer noch Save the Date zum IT-Gipfel der Bundesregierung im Dreiländereck Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Da ist geplant für den 11. und 12. Juni, also der 12. ist ein Montag, wo dann auch Interessierte Urlaub nehmen müssen. Deshalb halt frühzeitig immer wieder der Hinweis, dass wir in Ludwigshafen, wo der Hauptkongress stattfindet, dass wir dort auf jeden Fall Infostände machen und wenn wir es hinbekommen, auch eine Pressekonferenz, wo wir unsere Sicht, also die Piratensicht, zum den Themen, die auf dem IT-Gipfel besprochen werden, darlegen. So sieht es aus. Gut, einer Fragen hierzu? Wann ist der APT geplant? Steht noch nicht fest. Alles. Im Mai. Okay. Ich möchte mich entschuldigen für meinen Ausfall eben in Brandenburg. Irgendwie war mein Mikro nicht funktionstüchtig gewesen. Falls jemand noch Fragen zum Vorgelesenen hat, kann ich sie gerne beantworten. Hat noch einer Fragen an Thomas? Gut, danke Thomas, dass du dich noch gemeldet hast. Dann geht's weiter. Saarland, denke ich, sehe ich auch keinen. Im Saarland immer bitte dran denken, sind dieses und nächstes Wochenende noch jede Menge Infostände, wo die gerne Unterstützung brauchen. Schreibt da gleich auch nochmal einfach die Daten von den Terminen rein. Sachsen, auch keiner da, den Markt sehe ich nicht. Sachsen-Anhalt, einer da? Auch nicht. Schleswig-Holstein, denke ich auch nicht, sonst hätte sich oben einer gemeldet. Thüringen? Gut, dann kommen wir zu den Themenbeauftragten. Den Gernot sehe ich nicht. Gernot hat aber auch nichts reingeschrieben. Ich weiß auch nicht, ob er... Gut, der tut dann auf jeden Fall was. Dann kommen wir zur Energiepolitik. Michael? Ja, Hauptarbeit ist im Moment... vier Pressemitteilungen vorzubereiten für unseren Antrag Energiepolitik auf dem Bundesparteitag, sofern er denn angenommen wird, sollen die dann verschickt werden. Da sind wir auch 8:45 wieder im anderen Raum, bereiten das vor. Und ansonsten, das ist im Moment aber noch eher lokal hier in Ostfriesland, versuche ich über Pressemitteilung und Zusammenarbeit mit dem BUND das Thema Ausbau Windkraft auf See und an Land zu thematisieren. Habe es ja immer mal wieder erwähnt, wir sind hier ziemlich voll, es gibt hier viele Diskussionen in der Region. Ich hoffe, dass wir haben da ja sehr klare Positionen, in den nächsten Wochen doch auch hier wieder in die Presse kommen. Schauen wir mal. Gut, danke, dass diese Vorbereitung der Presse, sollten auch andere AGs, welche mithören, machen und die frühzeitig an Pascal Hesse weitergeben, dass der da auch schon mal drüber schaut, dass der die auch kennt, dann ist es wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie rausgehen, noch am gleichen Tag wesentlich größer, als wenn ihm das erst vor Ort mitgegeben wird. Einfach als Hinweis dazu. Gut, dann Datenschutz. Patrick sehe ich nicht, Quer sehe ich keinen. Michael schreibt, warten auf den Bundesparteitag. Ja, wir machen traditionell wieder unser Realtreffen. Dann geht's dann da weiter. Außensicherheitspolitik hat einer was reingeschrieben. Nachbereitung, die SEKON, auch da Bundesparteitag. Drogensuchtpolitik ist der bestenfalls irgendwo, der Andreas. Auch nicht. Ja, und da sonstiges habe ich einfach nur mal was reingeschrieben zum Schulz-Hype. Da kann man, wenn man zum Beispiel Twitter-Diskussionen sieht, Facebook-Diskussionen oder auch Infostand-Diskussionen hat, da kann man mit ein paar Argumenten die SPD ein bisschen in Verlegenheit bringen. Ganz interessant ist das Abstimmungsverhalten von Schulz in der EU. Da habe ich mal einen Link, da muss man einfach mal auf die Abstimmungssachen gehen. Der hat so gut wie nie abgestimmt. Ja, die letzten, ich glaube, bei 40 Abstimmungen hat er ganze 5 Mal abgestimmt. Und das ist eine ganz interessante Sichtweise, wo man den Leuten dann an Infostand, weil wenn man Infostand macht, kommen doch jetzt welche auf einen zu. Ja, die SPD hat ja jetzt den Schulz und das funktioniert. Da sollten wir uns auf jeden Fall ein paar Argumente ausdenken. Deswegen habe ich das einfach mal reingeschrieben. Hat auch noch einer was runtergeschrieben. Das Ganze basiert vermutlich hauptsächlich auf dem Überraschungseffekt. Der nicht erwarteten Nichtwahl von Gabriel. Weiß ich nicht. Mal sehen. Dann wollte ich gerade noch weiterschreiben. Es gibt mit dem Zimpel einen neuen Verteiler der Presse. Das ist ein relativ professionelles Tool oder ein sehr professionelles Tool. Und da können Sachen runtergebrochen werden, auch für die Länder. Zimpel heißt der. Das Tool, ich war noch nicht fertig. Dieser Verteiler wird auch auf jeden Fall wahrscheinlich erst nach dem Bundesparteitag für die Landesverbände sein und kann auch für kommunale Politiker benutzt werden. Aber bitte dem Pascal etwas Zeit lassen, der kann jetzt nicht alles auf einmal machen. Da müssen wir einfach ihm auch dann Mitteilung geben, wer was für einen Presseverteiler haben möchte. Für die Länder, denke ich, ist erstmal klar. Wichtig könnte noch sein für die Länder, wenn in den Ländern einzelne Themen besonders stark sind, also dass einer sagt, in unserem Land ist BGE, in unserem Land ist Energie oder in unserem Land ist ÖPNV, dann kann er auch entsprechende Journalisten zu diesem Thema raussuchen. Das als Hinweis, aber wie gesagt, lasst ihm ein paar Tage noch Zeit. Er bereitet gerade auch den Bundesparteitag vor. Gut, dann hat noch einer reingeschrieben, morgen Parlamentswahlen in den Niederlanden. Hier viel Glück an die Piraten im Nachbarland. Ich glaube, aus Hessen ist der MIP da. So, sonst noch einer was unter Sonstiges? Ich weiß nicht genau, ob ich mir sonst nichts gehört, aber ich bin für den Südlich und würde gebeten, regelmäßig zu berichten, wenn es wirklich irgendwas ist. Ich bin jetzt also das zweite Mal zum Bericht da und weiß nicht genau, ob ich das hingehört. Ich konnte dich leider ganz leise nur verstehen und ganz schlecht, deswegen kann ich dir keine Antwort geben. Okay, ich wiederhole es einfach nochmal. Ich bin von den Yuppies und ich wurde gebeten, regelmäßig zu berichten, wenn es bei uns irgendwelche neuen Dinge gibt. Ich bin erst das zweite Mal da und da ich nicht genau weiß, ob das zu sonstiges gehört, melde ich mich jetzt einfach mal. Das ist super. Die Yuppies haben wir schon überschlagen, sage ich jetzt einfach mal. Ich hatte gefragt, wahrscheinlich warst du da noch nicht da. Ich war eben noch in einer Yuppie-internen Sitzung, deswegen. Klasse. Freuen wir uns natürlich riesig. Und hast du das Pad? Nee, das Pad habe ich jetzt noch nicht gefunden. Das habe ich immer noch nicht so ganz drauf. Siehst du das Pad im Mumble? Wenn nicht, leg einfach los, erzähl was. Wir haben in dem Pad extra einen Punkt Junge Piraten. Das ist hier an Zeile 71. Und sag einfach, was ihr zurzeit macht, auf dem Herzen habt oder was ihr an Aktionen plant. Okay, fangen wir an. Wir hatten jetzt überlegt, dass wir ein Sommercamp machen. Das hatten wir jetzt angesetzt am Ende der Sommerferien in Niedersachsen. Ich glaube 24. bis 30. Ich bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Wir haben das jetzt erstmal irgendwie überlegt, ob wir es machen und warten noch auf Rückmeldung. Dazu hatten wir jetzt gerade eine Mumble-Besprechung. Sonst haben wir in der letzten Bundesvorstandssitzung besprochen, dass wir uns jetzt erstmal um unsere IT-Struktur kümmern wollen. Wir haben überlegt, ob wir uns da ein wenig bei den Piraten bedienen oder ob wir das alles selber machen. Wir waren eher der Meinung, dass wir uns von den Piraten ein bisschen helfen lassen. Dann waren manche Leute mit unserem neuen Logo nicht ganz so zufrieden. Deswegen hat jetzt nochmal Lost in Coding angeboten, dass er nochmal nochmal irgendwie Vorschläge sammelt, wie das so aussieht, wie sich das die Leute vorstellen. So, dann haben wir jetzt in den letzten Tagen zum Tag der Internetzensur zum NPD-Parteitag Bilder auf, ich glaube, unter anderem auf Twitter und Facebook hochgeladen. Wer sich das mal angucken möchte, auf unserem Profil. Falls wen es interessiert, Mitglieder, reguläre Mitglieder 27, Fördermitglieder 44, insgesamt 71 Leute. Kasse interessiert wahrscheinlich niemanden, sonst kann man ja fragen. Es wird auch jemand von uns in Chemnitz beim Kandidatentreffen sein. Und wir werden uns jetzt, es wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen die Budgetplanung angefangen. Und die nächste Bundesvorstandssitzung für die Leute, die gerne zuhören wollen, ist am 29.03. um 19.30 Uhr. Das war's jetzt erstmal von mir. Super, Elena. Erstmal danke. Hat einer Fragen an Elena? Keine Fragen, dann danke, dass das im Pad so mitprotokolliert wurde und schön, dass du gekommen bist und beim nächsten Mal wieder einfach dazwischen melden, kein Problem. Ich würde dann wiederkommen, wenn es wieder was Neues gibt, weil es gibt bei uns nur unregelmäßig neue Dinge. Ja, das steht auch so im Pad. Gut, dann springen wir wieder hoch zu, wo waren wir, 198 Informationen. Möchte noch einer was zur Koordinatorenkonferenz sagen? Dann der Hinweis dazu in 201. Dann hat SG Presse geschrieben, Marina Mumble, morgen 15.03.20 Uhr NRW Mumble. Was gibt's da? Thomas, hast du das reingeschrieben? Ja, natürlich habe ich das reingestellt. Das ist die regelmäßige virtuelle Marina am 15. jeden Monats, wo die Landesvorstände sich zusammentreffen und rein theoretisch der Bundesvorstand und die Dinge besprechen, die woanders nicht besprochen werden. War mir klar, ich wollte es nur nochmal von dir hören. Gut, bitte da, wenn klar ist, dass, ich sage das jetzt einfach so, Thomas, dass ein 1V nicht kann, bitte Vertretung schicken. Okay, nach diesem Hinweis, Werbeblock, wenn keine Fragen mehr sind, können wir heute mal ganz früh schließen. Schon eingetragen, Sitzung geschlossen, 20:32 Uhr. Ich bedanke mich dann an allen, die hier waren und bedanke mich für die fleißige Protokollierung.